Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Letztes Mal haben wir einige Ausdrücke durchgenommen, um einen Verlust zu melden. 我的钱包丢了. Ich habe meine Geldbörse verloren. 我的钱包丢了. 我的银行卡也丢了. Ich habe auch meine Bankkarte verloren. 我的银行卡也丢了. 那你赶快挂失吧. Dann solltest du den Verlust sofort melden. 那你赶快挂失吧. 一个星期以后来取. Sie können sie in einer Woche abholen. 一个星期以后来取. Hören wir uns nun noch einmal die gesamten Dialoge der letzten Lektion an. 我的钱包丢了. 不要着急, 我帮你找. 我的银行卡也丢了。 那你赶快挂失吧。 挂失需要什么证件呢？ 需要你的护照和卡号。 新卡什么时候能办好？ 一个星期以后来取。 Das war die Wiederholung. Zeit für die heutige Lektion. 你得去看医生。 你能陪我去医院吗？ 在哪儿挂号？ 挂一个。 专家号 你得去看医生 你能陪我去医院吗? 在哪儿挂号? 挂一个专家号 Ich kam gestern Abend in den Regen und fröste, ich habe mich böse erkältet. Du solltest zu einem Arzt gehen. 你得去看医生。 你得去看医生。 得, müssen oder sollen. 得, 看, sehen. 看, 医生, Arzt. 医生。 你得去看医生。 你得去看医生。 Du solltest zum Arzt gehen. 你咳嗽得这么厉害, 你得去看医生。 你能陪我去医院吗? 好,没问题。 Kannst du mit mir ins Krankenhaus kommen? Ich fürchte, es gibt nicht so viele Ärzte in den umliegenden Krankenhäusern, die Deutsch oder Englisch sprechen. Normalerweise gerne, aber ich muss noch einige Dinge erledigen. Aber ich kläre dir, wie man auf Chinesisch danach fragt. 你能陪我去医院吗? 你能陪我去医院吗? 陪 heißt begleiten. 陪 医院 Krankenhaus. 医院 ma eine Fragepartikel. ma 你能陪我去医院吗? 你能陪我去医院吗? Kannst du mich ins Krankenhaus begleiten? 你咳嗽得这么厉害, 你得去看医生。 你能陪我去医院吗? 好,没问题。 Okay, Xiaolan, Maria kommt mit mir ins Krankenhaus. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wo ich mich anmelden soll. Du kannst danach fragen, 在哪儿挂号? 在哪儿挂号? 在哪儿, wo? 在哪儿? 挂号, sich anmelden. 挂号. 在哪儿挂号? 在哪儿挂号? Wo soll ich mich anmelden? 在哪儿挂号? 在前面的挂号处. Ich frage mich gerade, warum in diesem Fall nicht die Fragepartikel ma am Ende des Satzes steht. Eine gute Frage. Erhält ein Fragesatz im Chinesischen die Fragewörter nal, also wo, wohin, woher oder nage? Das heißt, welche, welches oder wer So ist es nicht notwendig, eine Fragepartikel an das Satzende zu stellen. Alles klar. 在哪儿挂号？ 在前面的挂号处。 Die Aufnahme war einfach zu finden. Nun möchte ich gerne einen Spezialisten sprechen. In diesem Fall kannst du sagen, 挂一个专家号。 挂一个专家号。 挂号。Wir haben es gerade erwähnt, heißt sich anmelden. 挂号。 一个 einen。 一个。 专家 Spezialist。 专家。 挂一个专家号。Ich möchte einen Spezialisten sprechen. 挂一个专家号。 你好，挂一个专家号。 挂哪个大夫的？ 内科李山大夫。 Bevor wir uns nun noch einmal alle Dialoge anhören, noch eine kurze Wiederholung des heute Gelernten. 你得去看医生。 Wie hieß das gleich noch einmal auf Chinesisch? 你得去看医生。Du solltest zu einem Arzt gehen. 你得去看医生。 你能陪我去医院吗？ 你能陪我去医院吗？ Kannst du mich ins Krankenhaus begleiten? 陪我 mich begleiten. 陪我。 去医院 ins Krankenhaus gehen. 去医院。 你能陪我去医院吗？Kannst du mich ins Krankenhaus begleiten? 你能陪我去医院吗？ 在哪儿？ Wo? 在哪儿？ 挂号 sich anmelden. 挂号。 在哪儿挂号？ Wo soll ich mich anmelden? 在哪儿挂号？ 一个专家 ein Spezialist. 一个专家。 挂一个专家号。 Ich möchte einen Spezialisten sprechen. 挂一个专家号。 Und hier die heutigen Dialoge. 你咳嗽得这么厉害，你得去看医生。 你能陪我去医院吗？ 好，没问题。在哪儿挂号？ 在前面的挂号处。 你好，挂一个专家号。 挂哪个大夫的？ 内科李山大夫。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer an dieser Stelle noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. In China gibt es in den Städten und Gemeinden unterschiedliche Arten von Krankenhäusern. An einigen Arbeitsplätzen und in manchen Wohnvierteln gibt es auch Kliniken für Tagespatienten. Diese Kliniken werden häufig frequentiert, da die Behandlung dort zeitsparend und praktisch ist. Bevor man jedoch einen Arzt sprechen kann, muss man sich anstellen und registrieren. Will man einen Spezialisten sprechen, so kommt man am besten bereits morgens in das Krankenhaus, da Spezialisten oft einen dichten Terminkalender haben. Viele Großkrankenhäuser bieten auch Online- oder Telefonservice für Anmeldung. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt sind. Wie immer aber noch an dieser Stelle eine Quizfrage. Wie sagt man, ich möchte eine Spezialistin sprechen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见。 再见。